Kapitel 1: Drachenmenschen, Ameisenmenschen und Wolfsmenschen. Unterwegs auf dem Wasser des Todes. Vor 5000 Jahren gab es kein Kanada, kein Griechenland und kein Deutschland, kein New York, kein Neu-Delhi und kein Berlin. Aber einige Königreiche und Städte gab es schon. Die größte Stadt der Welt war damals wahrscheinlich Uruk. Die Menschen dort sprachen die sumerische Sprache und glaubten an Gottheiten wie Inanna, An und Enki, alle drei heute völlig vergessen. Die Uruker erzählten sich viele interessante Geschichten über ihre Göttinnen und Götter, aber auch über ihr Volk und ihre Stadt. Das Geschichtenerzählen war sehr wichtig, denn es schaffte ein Zusammengehörigkeitsgefühl. Die Menschen fühlten sich einander verbunden, wenn sie alle die gleichen Geschichten kannten und gemeinsam an sie glaubten. Und wenn sie sich verbunden fühlten, konnten sie viel besser zusammenarbeiten. Das Geschichtenerzählen ist einer der wichtigsten Trümpfe von uns Menschen. Es macht uns mächtiger als jedes andere Tier auf der Welt. Um zu verstehen, wie Geschichten und die Zusammenarbeit uns stark gemacht haben, reicht ein Blick in die Tierwelt. Schauen wir uns zum Beispiel die Schimpansen an. 10 Schimpansen können gute Freunde werden und gemeinsam Ferkel jagen, nach Bananen suchen oder einen Leoparden verscheuchen. Aber 1000 Schimpansen können nicht zusammenarbeiten, denn dazu kennen sie sich nicht gut genug. Stell dir vor, du würdest 1000 Schimpansen an einem Ort versammeln und ihnen einen Riesenhaufen Bananen zum Teilen geben. Was glaubst du, würde passieren? Richtig. Alle würden laut kreischend durcheinander rennen und sich gegenseitig verprügeln, um an die Bananen zu kommen. Würdest du die Schimpansensprache sprechen, könntest du einen von ihnen fragen: Warum streitet ihr? Es sind doch genug Bananen für alle da. Stimmt schon, würde der Schimpanse wahrscheinlich antworten. Aber die meisten aus der Horde habe ich noch nie gesehen. Wie kann ich ihnen da trauen? Vielleicht wollen sie mich ja umbringen und sich die Bananen selbst unter den Nagel reißen. Wir Menschen sind da anders. Wir haben schon vor langer Zeit herausgefunden, wie wir mit Hilfe von Geschichten in großen Gruppen zusammenarbeiten und mit vereinten Kräften Städte und Königreiche errichten können. Sogar 1 Million Menschen können zusammenarbeiten und sich auf gemeinsame Regeln einigen, solange sie alle an dieselben Geschichten glauben. Geschichten wie die über die großen Gottheiten Inanna und An. Die Bewohner Uruks erzählten sich zum Beispiel, dass Inanna verboten hätte, Menschen zu töten und Essen zu stehlen. Und weil die Uruker die Geschichte glaubten, hielten sie sich an das Verbot. Weshalb man ziemlich sicher sein konnte, in Uruk weder getötet noch bestohlen zu werden. Die Geschichte jedoch, die die Uruker am stärksten vereinte, handelte nicht von einer Gottheit, sondern von einem menschlichen Helden. Gilgamesch hieß er. Wir kennen ihn, weil Archäologen in der Nähe von Uruk jahrtausende alte Tontafeln ausgegraben haben, in die Gilgameschs Geschichte eingeritzt ist. Es war einmal ein Mann namens Gilgamesch, so heißt es dort. Er war der mutigste Mann der Welt. Er wurde König von Uruk, kämpfte gegen zahlreiche Ungeheuer und tötete sogar das gefährliche Monster Humbaba. Eines Tages starb Gilgameschs bester Freund Enkidu. Gilgamesch setzte sich neben den toten Körper und wachte 7 Tage und Nächte lang über ihn, bis er plötzlich eine Made aus dem Nasenloch seines Freundes kriechen sah.